Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de. Ich stehe jetzt hier gerade im Studio bei uns und wir haben Laura zu Gast vom ASTA. Willst du mal kurz sagen, wer du bist und was du machst? Ja, kann ich gerne machen. Genau, ich bin Laura. Ich bin aktiv im ASTA, dort als Vorstand im Moment. Bedeutet, ich leite zusammen mit Stella derzeit den ASTA, vertrete also die Studierendenschaft gerade. Genau. Welche Aufgabe hat denn der ASTA hier an der Uni? Also ASTA steht ja für Allgemeiner Studierendenausschuss, was quasi bedeutet, wir sind die studentische Vertretung auf dem Campus, setzen uns für studentische Belange auf dem Campus ein, aber auch gegenüber der Politik oder jetzt auch dem Unipräsidium und ähnliches. Genau, und decken da halt verschiedene Bereiche ab, haben auch Referate mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich halt aktiv für diese studentischen Belange dann einsetzen. Präsidium ist ja schon ein sehr guter Stichpunkt. Frau Fulda kam ja Anfang Februar unter Beschuss. Könntest du uns noch mal sagen, was da genau vorgefallen ist? Genau, also vielleicht hat man es ja schon so ein bisschen in den Medien, vor allem in der KN, halt auch mitverfolgen können. Es gab Vorwürfe gegen Frau Fulda in der wissenschaftlichen Arbeit, die jetzt gerade ja auch geprüft werden. Und da war halt viel Kritik, vor allem aus der Richtung auch. Und die Exzellenzstrategie oder die Exzellenzlisten wurden vor kurzem auch abgelehnt, aber da finde ich das sehr schwierig in einen Topf zu packen, weil natürlich nicht nur Frau Fulda diese Exzellenzcluster oder Skizzen begleitet hat dann auch. Simone Fulda ist es ja, sie war Präsidentin der CAU und diese Vorwürfe betreffen ihre Forschung, da gibt es Fälschungsvorwürfe oder was genau war das? Genau, Fälschungsvorwürfe. Ich bin leider nicht so selber krass in der Medizin drin. Es geht um ihre Paper teilweise, die sie mit anderen WissenschaftlerInnen produziert hat. Und da gibt es Vorwürfe, dass manche Bilder irgendwie sich sehr ähnlich sehen und ähnliches. Aber da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich halt, wie gesagt, in dem Bereich nicht ganz so drin bin. Ja, das Ganze wird jetzt ja auch noch erstmal geprüft. Dann ist Frau Fulda Mitte Februar zurückgetreten. Warum? Der Rücktritt war, glaube ich, viel auch, weil sehr viel Druck auch ausgeübt wurde, von der Öffentlichkeit auch vor allem. Und ja, also für uns kam der Rücktritt auch sehr überraschend. Wir hatten damit nicht so gerechnet. Die Ereignisse hatten sich auch sehr viel überschlagen, glaube ich, in dem Moment, dass teilweise nicht so ganz klar war, wie jetzt der Stand wird. Und ich glaube, Frau Fulda hat dann auch entschieden, dass der Rücktritt jetzt auch der Weg sein soll. Also. Ja, das hat uns Studenten ja auch so ein bisschen in der Prüfungsphase und am Ende vom Semester ein bisschen überrascht. Da kann ich verstehen, dass man dann nicht so das Auge dafür hat. Wie funktioniert denn jetzt die Uni ohne ihren Kopf, ohne die Präsidentin? Genau, also da ist es jetzt so, dass ja wir noch VizepräsidentInnen haben im Präsidium und die Kanzlerin, die werden sich jetzt weiter um die Leitung der Uni kümmern. Und da ist jetzt der Plan, dass halt dieser Aufgabenbereich, der vorher von der Präsidentin abgedeckt wurde, jetzt unter den einzelnen Mitgliedern des Präsidiums verteilt wird. Kannst du uns erklären, was die Aufgabe der Präsidentin im Präsidium ist? Die Präsidentin kümmert sich vor allem ja auch natürlich um die Außenvertretung der Universität, ist halt bei Empfängen und ähnliches dabei, aber halt auch sehr nah im Kontakt mit der Politik, weil es halt auch viel um jetzt vor kurzem um die Exzellenzcluster und ähnliches ging, aber halt auch diese ganze Leitung der Universität. Also die Präsidentin ist quasi der höchste Kopf, würde ich jetzt mal so sagen, und hat halt die ganze Uni im Blick und trifft da halt auch die Entscheidung, wie sich beispielsweise so eine Uni ausrichtet. Gibt es da jetzt Probleme, wenn es keine Präsidentin oder keinen Präsidenten gibt? Werden da Projekte aufgeschoben oder ähnliches? Da ist ja natürlich jetzt die Frage auch, wie sich die Aufgaben jetzt unter den restlichen Präsidiumsmitgliedern verteilen. Es wird so wahrscheinlich werden, dass manche Bereiche jetzt erstmal nach hinten verschoben werden. Da hoffen wir natürlich auch, dass das Präsidium das sehr gut kommuniziert, dass halt nicht gesagt wird, okay, der Teil fällt jetzt hinten drüber, sondern wir müssen jetzt gewisse Prioritäten und ähnliches setzen, bis halt wieder die volle Kraft vorhanden ist. Da werden wahrscheinlich ein paar Projekte jetzt verschoben werden, aber da hoffen wir halt einfach, dass da eine gute Kommunikation herrscht, was jetzt auch das Präsidium als wichtig erachtet, damit man da auch auf einem gleichen Wissensstand auch einfach ist und sich nicht wundert, hey, was ist jetzt eigentlich mit dem Projekt los? Warum geht's da nicht mehr weiter? Ihr seid als ASTA ja die studentische Vertretung an der Hochschule für unsere studentischen Belange. Wie seid ihr tatsächlich von der Uni darüber informiert worden? Also gab es da auch Kommunikation zwischen euch und der Hochschule? Wir haben auch Kommunikation über den Senat, wo ja auch alle Statusgruppen vertreten ist, aber wir sind auch in Kontakt mit dem Präsidium und mit den Senatsvorsitzenden und den Dekan, dass da halt auch einfach so alle oder ein Großteil der Statusgruppen den Stand hat und jetzt auch gemeinsam geschaut werden kann, wie wir jetzt die Uni am besten weiterbringen können, dass wir auch alle so ein bisschen den Blick drauf haben, welche Projekte dürfen halt auch überhaupt nicht hinten drüber fallen und dass es nicht nur irgendwie nur das Präsidium ist, das jetzt sagt, okay, die und die Themen sind wichtig, sondern dass wir auch als Studierendenschaft sagen können, hey, uns ist super wichtig, dass Studium und Lehre beispielsweise nicht hinten drüber fällt. Genau. Frau Fulda bekommt jetzt hier auch an der CAU eine Professur. Wie steht ihr als AStA dazu? Da haben wir tatsächlich nicht so ein Standing für, muss ich sagen. Weil das eben bei Studenten ein bisschen für Unmut sorgt. Mhm. Da wurde uns als Studenten mitgeteilt in der Rundmail, dass die Hochschulpolitik oder das Hochschulgesetz das so vorsieht. Weißt du da mehr dazu? Genau, das Hochschulgesetz sieht das ja vor bei Personen, die sich jetzt extern auch für so ein Präsidiumsamt oder für das Präsidentenamt bewerben. Deswegen, normalerweise ist es ja so, wenn du eine Professur oder wenn du das Präsidentenamt annimmst, dass du dann als deine alte Professur zurückgehst. In Schleswig-Holstein ist es aber tatsächlich so, dass du dann halt an der Uni, an der du tätig warst, deine Professur bekommst. Das heißt, Frau Fulda muss jetzt die Professur bekommen, auch wenn sie zurückgetreten ist. Genau, ist durchs HSG vorgegeben und das HSG ist halt so das höchste Gesetz, was für die Hochschulen gilt. Was für eine Position hat der AStA gerade zu dieser Problematik um Frau Fulda? Also, dass sie jetzt eine Professur bekommen hat, dass sie zurückgetreten ist etc.? Aus der Studierendenschaft hatten wir dazu noch nicht viele Meinungen oder sind jetzt nicht so viele Meinungen an uns herangetragen worden. Die Thematik Fulda und Rücktritt, da haben wir halt vor allem kritisiert, wie die Kommunikation gelaufen ist. Es war ja wirklich, dass die Ereignisse sich viel überschlagen hatten und wirklich unterschiedliche Leute unterschiedlichen Infostand hatten. Das war halt für uns super schwierig, weil wir auch nicht wussten, okay, was ist eigentlich gerade der Stand der Dinge? Da haben wir vor allem halt diese Kommunikation kritisiert und wünschen uns halt auch für die Zukunft. Das ist ja auch gerade so, dass das Präsidium immer so ein Newsletter rumschickt, dass das irgendwie auch beibehalten wird, dass das vielleicht auch, wenn jetzt die Wahl des neuen Amtes feststeht, so ein bisschen auch, dass man halt so ein Update hat, dass halt auch nicht nur diese bestimmten Gruppen irgendwie, die jetzt zusammenkommen oder sich da treffen oder in nicht öffentlichen Sitzungen das passiert, sondern dass halt wirklich die ganze Hochschulöffentlichkeit auch in diesem Prozess mitgenommen wird, auch den Informationsstand hat einfach. Das heißt, ihr seid als Senatsmitglied nicht präferiert oder nicht wie normales Senatsmitglied informiert worden? Also wir sind ja mit beratender Stimme dabei, da haben wir auch die Infos viel bekommen. Was wir halt sehr kritisch gesehen haben, dass diese Sitzungen halt im nicht öffentlichen Teil gewesen sind, aber halt, dass ein so Hot Topic an der Uni waren und natürlich alle Statusgruppen irgendwie wissen wollte, was ist eigentlich der Stand. Und normalerweise sind die Sitzungen des Senats ja auch öffentlich, so dass du halt irgendwie über Zoom nochmal teilnehmen kannst und da auch nochmal einfach weißt, was die Informationen an der Uni sind. Und gerade als höchstes Gremium ist es natürlich für die Hochschulöffentlichkeit super wichtig, eigentlich so diese Informationen von dem Gremium zu kriegen und nicht irgendwie dann doch aus der KN oder anderen Nachrichten. Ja, das mit der KN ist ein bisschen schwierig. Ich könnte es uns noch mal kurz erzählen, wie der weitere Verlauf jetzt aussehen wird. Ja, gerne. Genau, also es ist ja jetzt so, dass sich in den nächsten Monaten bald eine Findungskommission wird dann gewählt vom erweiterten Senat. Und da ist es so, die wird sich dann mit der Suche und auch mit der Ausschreibung der Stelle beschäftigen. Und da haben wir als Studierende auch die Möglichkeit, ein studentisches Mitglied in die Kommission mit aufzunehmen. Und da sind wir gerade so mit unserem Referat für Hochschulpolitik am Überlegen, wie man so ein Format auch gestalten kann, dass man aus der Studierendenschaft so, hey, was wünscht ihr euch eigentlich so für das neue Amt des oder der Präsidentin dann, oder was habt ihr auch für Anforderungen an so eine Person, die dann diese Präsidentschaft übernimmt auch? Die Wahl von Simone Fulda war ja schon auch problematisch, da gab es ja Probleme. Ist das dieses Mal dann besser? Ich meine, das kommt jetzt ja sehr viel kurzfristiger. Ja, der Prozess wird auch wieder ungefähr ein Jahr dauern. Das ist so eine Ausschreibung und Findungskommission dauert halt wirklich lange, weil dieser Ausschreibungsprozess wird halt wirklich, also wird jetzt sehr darauf geachtet, dass es möglichst gut alles läuft. Es gab ja vorher sehr starke Probleme mit dieser Ausschreibung. Aber ich glaube, das kommt auch viel auf die Gestaltung der oder die Zusammensetzung der Kommission drauf an und wie die dann auch zusammenarbeiten wird. Und diese Ausschreibung und Ähnliches muss ja auch nochmal durchs Ministerium. Und wenn da, glaube ich, auch eine gute Zusammenarbeit erfolgt, dann können wir da, glaube ich, diesen Prozess auch ganz gut gestalten. Dann habe ich noch tatsächlich so eine Frage zum Ende. Was wünscht sich tatsächlich der AStA für eine neue Hochschulpräsidentin oder Präsident? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir wünschen uns natürlich, dass dieses neue Präsidentenamt eine Person auffüllt, die so dieses Potenzial der Studierendenschaft erkennt. So, dass wir halt auch viele Möglichkeiten haben, aber auch so diese Belange der Studierendenschaft aktiv mitträgt und ähnliches. Also, dass die Fokusse nicht nur zu einfach auf ein Thema gelegt werden, sondern dass wir auch als größte Statusgruppe auf dem Campus dieses Potenzial entfalten können, dann auch richtig. Also unter anderem Themen wie zum Beispiel studentischer Raum. Genau. Okay, danke. Das war schon. Danke für das Interview. Das war ein Online-Exclusive auf campusradiokiel.de. Wenn du wissen willst, wann die nächste Campus-Radiosendung auf Kiel FM läuft, schau doch mal auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei.